Schönen guten Abend. Hier ist Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute haben wir es mal wieder mit einem ganz schönen Thema zu tun, nämlich dem Kommunismus, das unaufgelöste Rätsel der Geschichte. Und zwar nicht der vergangenen Geschichte, sondern der zukünftigen Geschichte. Kommunismus als Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. Verschiedene Fragen stellen sich. Was bedeutet Aufhebung? Inwiefern kann der Kommunismus eine Negation der bürgerlichen Gesellschaft sein? Inwiefern kann er aufbauen auf ihr? Es geht also um die Dialektik des Kommunismus, gemäß Marxens Bemerkung, dass der Kapitalismus schon mit dem Kommunismus schwanger geht. Dazu hören wir heute zwei Vorträge von Manfred Dahlmann aus Freiburg. Der erste ist vom November 2003 und den hat er betitelt »Warum die kritische Theorie materialistisch ist? Alfred Sohn Redls Einfluss auf das Denken Theodor W. Adornos«. Hier geht es also um diese beiden Denker. Nach diesem sehr langen Vortrag, der die ersten anderthalb Stunden geht, zum Schluss noch mit Fußnoten und Erläuterungen, hören wir den zweiten Vortrag, der nur noch die letzte halbe Stunde dauert. Einheit in der Trennung. 12 Thesen über den Kommunismus. Diesen Vortrag hat er im Juni 2003 in Berlin gehalten. Dr. Indoktrinator wünscht erbauliche Unterhaltung. Jeder weiß, besonders wenn ihm das Tratschen nicht ganz fremd ist, ist es immer äußerst schwierig, etwas wirklich Gehaltvolles und somit Wahrheitsfähiges über die Beziehung zwischen Menschen auszusagen. Und dies ungeachtet der Tatsache, dass die so beliebte und verbreitete biografische Literatur meist so tut, als sei die Darstellung der gegenseitigen oder auch einseitigen Beeinflussung von Menschen eine bloße Frage des sorgfältigen literarischen oder wissenschaftlichen, in jedem Falle aber empirisch validierten Vorgehens. Noch schwieriger dürfte es sein, ein empirisch fundiertes Urteil über die gegenseitige Beeinflussung in Inhalt und Form bestimmter Gedanken abzugeben, auch wenn die Geschichtswissenschaft zum Beispiel unterstellt, Gedanken ergeben sich nicht unbedingt wie von selbst, sondern würden von dem einen entdeckt und dann quasi wie eine Infektion auf andere übertragen. Evident dagegen, also jeder kann das an sich persönlich festmachen, ist, dass das Gegenteil der Fall ist, nämlich das, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, sich das weitaus meiste Geschehen in unbewussten nicht reflektierten Sphären abstieg. Und nur das Wenigste aus diesem reflektierten Bereich wird in eine Form gegossen, das Dritte als Ausdruck von Interaktion, wie das scientistisch genannt wird, empirisch rekonstruieren können. Erst recht die bei Biografen beliebte Übung, vor allem aus schriftlichen Zeugnissen, derartige Beeinflussungen zu eruieren, ist bestenfalls für zentrale und äußerst gewichtige Erkenntnisse einigermaßen plausibel. Natürlich fallen die Gedanken nicht vom Himmel, aber jeder denkende Mensch weiß doch, über welche Umwege, Brüche, Veränderungen hinweg sich ein Gedanke erst entwickelt haben muss, bevor man wirklich fähig ist, ihn auch zu Papier zu bringen. Und man weiß ja auch, wie das bei den sogenannten Genies in Wirklichkeit ist, die so tun, als ob denen das, ihre Erkenntnisse so leicht von der Hand fallen. Und wenn man genauer hinguckt, sieht man, was für Arbeit dahinter steckt, bis sich tatsächlich ein wirklich tragfähiger Gedanke entwickelt. Was nun den Einfluss von Sohn Rethel auf Adorno betrifft, um den es mehrere geht, sind wir, was die empirische Datenlage betrifft, in einer sogar in diesem Sinne privilegierten Situation. Und es liegt ein Buch mit Briefen vor, in denen beide ausgiebig über ihre Beziehung zueinander Auskunft geben. Dennoch geht diese Beziehung in diesen schriftlichen Zeugnissen gar keinen Fall auf, denn die beiden sind sich, wenn auch sehr selten, dann aber wahrscheinlich sehr intensiv, auch persönlich begegnet. Und was hier zwischen den beiden passiert, in dieser Seifenopersprache, ist, können wir einfach nicht wissen. Offiziös erwähnt, beziehungsweise zitiert, haben sie sich in ihren Schriften selten, was auch wiederum rein gar nichts heißt, wenn man mal, muss man nicht unbedingt vergleichen, die Beziehung Engels und Marx nimmt, die haben sie untereinander auch nicht in ihren Werken zitiert, aber dass da eine ziemliche Beeinflussung da war, ist offensichtlich. Kurz, es führt auch in dieser Beziehung vor dem Hintergrund der Kenntnis dieser Sachverhalte zu rein gar nichts, anhand ausgewiesener Schriftstellen eine gegenseitige Beeinflussung in den Gedanken rekonstruieren zu wollen. Sie dürfte sich im weitestgehenden Teil im informellen, das heißt empirisch nicht zu qualifizierenden Bereich abgespielt haben. Und damit muss man leben. Und ich muss jetzt trotzdem was über diese Beziehung aussagen. Und das geht eigentlich doch, insofern man sich auf das einlässt, was ich so diesen Grundgedanken nennen will, auf den ich dann hinaus will, um den es bei beiden geht, der eben aber nur, gehen wir gleich zu Hegel, der man nur in diesem Hegel spekulativ erschließen kann. Und da kommt man mit diesen empirisch-scientifischen wissenschaftlichen Verfahren, die man sonst in diesen Biografien findet, eigentlich nicht weit. Für mein Thema ebenso wenig entscheidend wie diese empirischen Verfahren, aber doch für das Verständnis auch irgendwo bedeutsam, dürfte der soziale Hintergrund sein, vor dem sich die Interaktion zwischen diesen beiden Denkern abgespielt hat. Deswegen kurzer Überflug darüber. Beide wuchsen unter, wie man wohl sagt, großbürgerlichen Verhältnissen auf. Das aber ist wohl das Einzige, was sie biografisch gemeinsam haben. Adorno verlässt die Ebene des meist ökonomisch, trotz aller existenziellen Gefährdungen natürlich, Bildungsbürgers im Grunde nie. Das ist von mir hier alles andere als abwertend gemeint. Und dringt von hier aus zu seinen politischen oder präziser die kritische Theorie konstituierenden Einsichten vor. Während Sohn Rethel schon als Oberschüler mit Haut und Haaren zum Marxismus überläuft, aber da in diesem gängigen Marxismus nirgendwo irgendwie sich zu Hause fühlt, aus Gründen, die in seiner Theorie liegen, die ihn aber dazu bringen, die Identifikation mit diesem Marxismus ist für ihn aber zentral, mit diesem Arbeiterbewegungsmarxismus. Und aus dieser spezifischen biografischen Situation als Theoretiker ein Außenseiter zu sein, persönlich aber sich mit dieser Bewegung zu identifizieren, ergeben sich ziemlich blöde Parteinamen für Maoisten, Nationalisten, Pol Pot-Massenmörder und auch für solche Sachen wie den Taylorismus als den angeblichen Vorschein kommunistischer Vergesellschaftung, die ihm immer wieder vorgeworfen werden. Die aber, und das behaupte ich jetzt mal, nicht unbedingt, oder das müsste man erst noch nachweisen, inwiefern das ein zentraler Punkt seines Grundgedankens ist, den er zur kritischen Theorie beiträgt, oder ob das nicht, wie ich jetzt behaupte, Ausdruck dieses zwiespältigen Verhältnisses seiner Theorie zum Arbeiterbewegungsmarxismus war. Diesen Zusammenhang zwischen politischem Denken und Grundgedanken mal, an dem immer wieder für solche Sachen prototypischen Beispiel Heidegger anzuführen und auszuführen. Denn selbst wenn dieser, gerade umgekehrt, wie es normalerweise gemacht wird, aus welchen auch Gründen auch immer von den Nazis verfolgt worden wäre, wäre seine Philosophie geblieben, was sie ist, also die Philosophie der Nazis. Woraus jetzt natürlich nicht folgt, so weit will ich gar nicht gehen, dass jetzt hier diese Einflussnahmen vollkommen fehlen würden. Nur worauf ich hinweisen will, ist, dass es auf jeden Fall dieser Determinismus, kausal deterministische Zusammenhang zwischen philosophischer Einstellung und politischer Einstellung, zwischen dem, was schriftlich geäußert ist und dem, was tatsächlich dahinter steht, dass es dort natürlich eine Beziehung gibt, dass ich aber jetzt hier und für die Darstellung des Grundgedanken selbst den in Frage stellen möchte, dass das in irgendeiner Form kausal erklärbar ist oder aber auch nicht erklärbar ist, meinetwegen in einer weniger rigiden kausalistischen Form, etwa in der Systemtheorie, die da von der Komplexitätsreduktion und eben dem Verfahren der Komplexitätsreduktion versucht, dieses Verhältnis zwischen allgemein abstrakter Ebene des Denkens und seiner konkreten Ausformung in der Praxis zur Darstellung bringen zu können. Darin sind sie auf jeden Fall, waren Adorno und Wethel, in dieser Stellung zum politischen Status gestehen, haben sie sich zum Marxismus, haben sich dort schon unterschieden. Und in ihrer theoretischen Arbeitsweise gibt es auch ziemlich gravierende Unterschiede. Die Textproduktion zum Beispiel Adornos ist bekanntlich gigantisch, die von Sohn Wethel verglichen damit kaum der Rede wert. Sohn Wethel erklärt das mit einem auf den ersten Blick einleuchtenden Argument, denn zuvörderst sei es ihm in seiner ökonomischen Situation, im Unterschied meint er zu Adorno, der ja zeitlebens irgendwie von seiner Philosophie, Darstellung seiner Grundansichten leben konnte. Im Unterschied dazu sei er zeitlebens davon abhängig gewesen, sachfremd zu arbeiten, als Privatdozent, Lehrer, Redakteur, Übersetzer, und hätte einfach nicht die Zeit gefunden, seinen Gedanken wirklich umfassend darzustellen. Der Sohn Wethel hat, wie es aus diesen Briefen hervorgeht, immer so eine Art von Minderwertigkeit. Es sieht so aus, als ob er so eine Art von Minderwertigkeitskomplex Adorno gegenüber gehabt hätte. Die Briefe, die besonders nach 1936 bis hin zu Adornos Tod ganz sporadisch, nicht kontinuierlich gewechselt wurden, die haben, wenn man bösartig sehen will, Also immer so den Anschein, als ob er sich jetzt Adorno anbiedern will, dass er unbedingt will, dass Adorno ihm zuhört, dass Adorno sagt, ja, du hast, ich befasse mich damit. Und besonders 36 geht es hauptsächlich darum, dass Don Rethel eine Stelle am Institut für Sozialforschung haben möchte und Adorno ist ja auch dafür. Aber dank Horkheimers Einwände kommt es dazu nicht, aber es kriegt immer, wenn man sich das so oberflächlich durchlässt, kriegt das so ein Geschmack, als ob da so ein Rätsel jemand wäre, der diesem Adorno hinterherlaufen würde. Nach 36, glaube ich, ziemlich genau, Rätsel hat ein Luzerner Exposé hinter das eingereicht und aufgrund dessen, Adorno hat es befürwortet und Horkheimer hat es abgelehnt. Und die Gründe, warum Horkheimer das abgelehnt haben, das waren, wenn man das vergleicht, nahezu die gleichen, die er, Horkheimer, 3 Jahrzehnte später gegen Habermas vorgebracht hat. Und die, überspitzt gesagt, darauf hinauslaufen, so ein Rethel wie Habermas, eine bloß taktische bzw. instrumentelle Identifikation mit dem Institut zu unterstellen. Er aber in Wirklichkeit an den Essentials der kritischen Theorie zuwiderlaufenden, auf bloße revolutionäre Scheinradikalität beruhenden Praxisbegriff vertritt. Also so eine Art von Aktionismus betreibt und das, was kritische Theorie zu dieser Kritik macht, eben nur verbal behauptet. Dass dieses Urteil der Scheinradikalität verbunden mit theoretisch haltlosem Eklektizismus im Falle von Habermas nahezu prophetisch war, wissen wir heute. Bei Sohn Rethel ist die Sache etwas diffiziler. Auch hier hat, selbst von heute aus betrachtet, Horkheimer sogar triftige Gründe für sein Urteil. Sohn Rethel gibt das sogar offen zu. Er weiß von seinen Schwierigkeiten, seinen Gedanken zu Papier zu bringen. Er weiß, wie oft er sich dabei verzettelt. Alle seine Schriften zum Problem der Erkenntnis- und Wissenschaftskritik drehen sich im Kreis. Kaum einer, der diese Arbeiten nicht aus der Perspektive des Gedankens selber, um den es geht, sondern aus der eines Gutachters, akademischen Gutachters liest, wird zu einem anderen Urteil kommen als Horkheimer. Und auch Adorno ließ in seinen Briefen kaum einen Zweifel daran, dass es Sohn Rethel nicht gelingt, bündig darzustellen, worum es ihm eigentlich geht. Dabei geht es bei den Schwierigkeiten, die Sohn Rethel damit hat, wirklich nicht um Unfähigkeiten, sprachlich sich darzustellen, dass er die nicht hat, hat er dann 1970, als er es zum ersten Mal umfassend auf Deutsch hat darstellen können, dass er sprachlich durchaus gewandt ist und ausdrucksfähig ist, hat er nicht nur da, sondern in literarischen Artikeln und so weiter durchaus bewiesen. Aber gerade das, worum es ihm geht, seine Wissenschafts- und Erkenntniskritik, das wusste er selber, gelang ihm nicht. Was jedoch allen klar war, die Sohn Rethels theoretische Absicht kannten, und das waren eben Adorno, Horkheimer, zumindest auch noch Benjamin, wenn er denn recht hätte, dann wäre der Begriff der Kritik, der sich an diesem Institut für Sozialforschung 1936 erst langsam auch herausbildete, damals erschien ja diese grundlegende Schrift erst von Horkheimer über kritische und traditionelle Theorie, dann, wenn Sohn Rethel tatsächlich durchgedrungen wäre, hätte sich dieser Begriff der Kritik anders, als er dann bei Horkheimer erschien, der später im Institut vertreten wurde, wäre anders zu fassen gewesen. Die Ablösung der mit dem Institut verbundenen Wissenschaftler vom Positivismus der herrschenden Wissenschaft damals 1936, 37, 98 und also und gerade auch vom wissenschaftlichen Marxismus hatte noch genug Probleme, auch mit dem negativ gewendeten Hegelianismus eines Adorno und umgekehrt. Dieser hatte ziemliche Probleme, damit noch sich durchzusetzen. Sich in dieser Situation intensiv mit der These Sohn-Retels auseinandersetzen zu müssen, der These, dass Denken überhaupt in all seinen Facetten oder anders, geistige Arbeit in jeder Form, dieses Denken in seiner Grundstruktur und in seinen konkreten Ausprägungen erst recht, die mit der wahren Form gegebenen Bedingungen nicht überschreitet, hätte im Jahre 1936 die sozialen Bezüge innerhalb des Institutes gesprengt. Man hätte, so wie gesagt, wie es heute der kritischen Theorie ja auch noch immer wieder gesagt wird, was soll dann noch Kritik, wenn wir sowieso vollkommen in diese gesellschaftlichen Bedingungen mit all unserem Denken und Handeln eingebunden sind. Man konnte damals somit kaum anders als dem Diktum Walter Benjamins, der sagte, Sohn-Retel spinnt, zu folgen und, um Adorno nicht zu sehr zu kompromittieren, der ihn ja unterstützt hatte, den Sohn-Retel damit auf Distanz halten, dass man ihn mit der Forderung nach Überarbeitung der Entwürfe überzog und mit einer einmaligen Zahlung von etwas Geld, was aus der Sicht Sohn-Retels als freundliche Abweisung zu verstehen war und auch so verstanden wurde, abspeisen. Zu bedenken ist bei dem all dem, dass einerseits Adornos Stellung in dem Institut auch noch nicht sonderlich stark war und dass auch dieser erst bis 1966 gebraucht hat, bis das sein Grundbegriff von negativer Dialektik ist, er diesen Begriff zu Papier hat bringen können. Und Horkheimer, wiefern die sich überhaupt auf diese negative Dialektik beziehen oder nicht doch dort zurückfallen oder gar Fromm, der überhaupt noch nie was damit zu tun hatte. Diese Spannungen, die es dort gibt, die sind zu berücksichtigen, wenn es darum geht, diesen Einfluss von Sohn-Retel auf Adorno und auch auf kritische Theorie insgesamt zu. Eroina. Nahezu gleichzeitig, wann genau, mag dahingestellt bleiben. Und auch, ob während der ersten persönlichen Begegnungen auf Katrin, das war Anfang der 20er Jahre, da haben die mal so richtig, so wie so eine Art von, naja, komm, ein bisschen hochgegriffen, aber so ein, alle, die dann internetkritischen Theorien Namen hatten. Und da war so ein Retel bei, und da stammt auch aus den, ne, der Ausdruck kommt etwas später von Adorno, aber er hat einmal gesagt zu ihm in einem Brief, sie ahnen nicht, welche Erschütterung ihre Gedanken in mir hervorgerufen haben. Und ob das jeder für sich gemacht hat oder sie da sich tatsächlich darüber unterhalten haben, ist völlig egal. Nahezu gleichzeitig jedenfalls wurde von beiden erkannt, dass Denken im Allgemeinen und Vernunft im Besonderen auf der einen und Kapital auf der anderen Seite unauflöslich ineinander verkoppelt sind. Das hört sich sehr einfach an, aber ich will es nochmal wiederholen. Es geht darum, dass es nicht darum geht, dass man jetzt sagt, da ist das eine, ist auf der einen Seite ist das Denken, auf der anderen Seite ist das Kapital. Das Kapital besteht aus Geld, aus Maschinen, aus Beziehungen, rechtlichen Beziehungen, aus Politik. Und das hängt irgendwie zusammen. Das eine ist irgendwie vom anderen abhängig, sondern nein, diese Beziehung des Denkens zum Kapital ist Kapital. was das ist, jetzt mal der erste Versuch von mir, diesen Gedanken, den Grundgedanken, den bei der beiden gemeinsam ist, zu fassen. Ich komme da gleich immer wieder drauf zurück. Beides, dieser Grundgedanke wird aber von Adorno und Sohn-Retel je unterschiedlich gefasst und ausgeführt. Und in dieser Fassung ist der Eindruck zu relativieren, dass Sohn-Retel im Vergleich zu Adorno der weniger gewichtigere Denker gewesen wäre. Im Gegenteil, dass Adorno berühmter ist, Medienpräsenz letzte Zeit, akademische Stellung, ist all dem geschuldet. Aber, jetzt sage ich das auch einfach mal wieder so, Adorno geht in keinem, nur in einem Punkt, ich stelle ihn gleich da, über das hinaus, was Hegel schon in der Wissenschaft der Logik vorgegeben hat. Und er war natürlich auch produktiver als, wie schon gesagt, als Sohn-Retel. Aber Sohn-Retels Grundgedanke ist etwas tatsächlich völlig Neues, über Hegels Logik hinausgehend. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges in diesem Grundgedanken, über das, was so, worin Sohn-Retel über Adorno hinausgeht, nachvollziehen zu können. Dieser ist wirklich nur zu verstehen, wenn man Adorno tatsächlich, Adornos negative Dialektik, verstanden hat und wenn man weiß, dass auf dieser grundsätzlichen Ebene der grundsätzlichen Begrifflichkeit der negativen Dialektik, dass dies Sohn-Retel immer vor Augen geschwebt hat und dass er immer nur auf dieser Ebene argumentiert hat. Es ist geradezu als das entscheidende Defizit der Darstellungsweise von Sohn-Retel anzusehen, auf Adornos Denken derart fixiert zu sein, das zeigen alle seine Briefe und geben ihnen auf den ersten Blick dieses Devote, von dem ich vorhin gesprochen habe, was sich aber erst im zweiten und seiner doch politisch geschickte, wenn man genauer hinguckt, Strategie darstellt, die beim Leser, das Defizit ist nämlich, dass Sohn-Retel beim Leser seiner Texte von vornherein unterstellt, sie befänden sich ebenfalls auf dem Niveau der Gedanken Adornos, was aber tatsächlich in den seltensten Fällen der Fall gewesen sein dürfte. Es gibt also unendlich viele Kritiken von dieser neomarxistischen, neo-hegelianistischen Seite an Sohn-Retel. Da wird so getan mit der Begründung, dass Sohn-Retel tatsächlich ja sagt, er will auf das Transzendentalsubjekt von Kant zurückgehen, als ob Sohn-Retel diesen ganzen Hegel und damit den ganzen Adorno eigentlich streicht. Und was ich jetzt zeigen will und zeigen möchte, ist, dass das absolut nicht der Fall ist, sondern dass tatsächlich die Grundbegrifflichkeit der adornischen negativen Dialektik unbedingt vorausgesetzt werden muss, um das, was Sohn-Retel dazu tut und tatsächlich neu dazu tut, zu verstehen. Dieser Grundgedanke, den ich hier versuche rauszuholen, liegt bei Adorno, meine ich, schon mindestens seit seinen ersten Texten vor. Und alles, was er schreibt, ist die Abwandlung, die Anwendung dieser Ausgangsbegrifflichkeit in die Gegenwart, in die Aktualität. Und diese philosophische Ausgangslage, wenn man das mal so in so eine Art von Flaschenpostbotschaft überträgt, lautet in einem Satz, der von mir ist: Die Differenz zwischen Sache und Begriff ist unaufhebbar, sie ist ein strukturell bedingter Mangel, den es trotz seiner Unaufhebbarkeit zu überwinden gilt. Immer wieder kommt Adorno auf diese Differenz zwischen Sache und Begriff zu sprechen. Und die Behauptung, man hätte diese Differenz etwa im Begriff des Seins überwunden oder auch irgendwie hinter sich gelassen, sei von vornherein als Lüge zu bezeichnen, als eine Lüge, die den Beginn von Ideologie markiert. Die Wahrheit dieses Satzes von der prinzipiellen Unaufhebbarkeit der Differenz zwischen Sache und Begriff ist eigentlich unmittelbar evident. Das heißt, er spricht für sich selbst. Doch philosophisch und im Alltagsbewusstsein erst recht wird er keineswegs als geltend akzeptiert. Im Gegenteil. Wenn ich etwa sage, das ist ein Stuhl, dann muss ich in die Reflexion quasi anknipsen, um in dieser Aussage die Differenz zwischen Stuhl als Begriff und als Sache zu erkennen. Dann ist die Wahrheit, dass der Stuhl Name ist, einer Sache, die von dem Namen unabhängig ist, als Wahrheit unmittelbar. Im Augenblick des Aussprechens des Satzes aber setze ich Begriff und Sache gleich. Wie in jedem Urteil, das sagt 2 und 2 ist 4 die Identität. Das ist dann, wenn ich sage, das ist ein Stuhl, im in dem Aussprechen selbst habe ich eine Identität gemacht. Und philosophisch bzw. theologisch gesehen heißt es nicht umsonst in nahezu jeder monotheistischen Religion am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. In Gott, oder nehmen wir den Philosophen, dem unbewegten Beweger, ist im Anfang die Einheit. Ohne diese Einheit von Begriff und Sache, ob sie nun in diesem Verhältnis aufgeht oder es überschreitet, spielt keine Rolle, sind Religion und Philosophie nicht zu denken. Darin, und das hat Adorno natürlich von Hegel übernommen, darin, dass er auch in der Identität des Begriffs, dem vom Sein etwa, auf der Differenz hier des Seins zum Nichtsein besteht, unterscheidet sich Adornos Dialektik von jeder Ontologie. Diese Differenz, und hier jetzt das zitatmäßige wörtlich von Adorno, das begriffliche Wesen des Seins, die Differenz ist das begriffliche Wesen des Seins, ist das Gefängnis, in dem unser Denken sich eingesperrt findet. Dass dieses Bestehen auf dieser Differenz tatsächlich als kritisches, als Grundlage der Kritik gelten kann, das zeigt sich daran, dass zum Beispiel die analytische Philosophie auch nur deswegen Philosophie ist, weil sie irgendwo leuchten muss, dass es diese Differenz zwischen Sache und Begriff gibt. Die Logik ergibt sich aus sich selbst heraus, sie ist auf diese Differenz nicht mehr angewiesen und das betrachtet die analytische Philosophie als den Vorteil gegenüber jeder anderen. Ebenso kann man das bei Heidegger natürlich nachvollziehen, das Sein ist natürlich alles andere als irgendwie, was alles ist, was alles andere, was es ist, weiß man nicht, auf jeden Fall die Differenz ist gestorben. Das andere ist, wieder als anderes ist eben bei dem Moshe Postone, der jetzt sich auch auf die kritische Theorie beruft und der eben tatsächlich diese Ebene durchaus trifft, um die es mir auch geht, aber der eben diesen, was er Pessimismus der kritischen Theorie überwinden will und um das, der will das überwinden und um das tun zu können, behauptet er ganz gegen Adorno, das kann man dann da nachlesen, warum es so ist, sich damit aus dem Grund, er verabschiedet sich eigentlich damit aus den Grundlagen des adornisch-adornitischen Denkens. Er sagt explizit, muss explizit sagen, er geht davon aus, dass es eine Identität von Begriff und Sache gibt. Das ist eigentlich im Grunde, das meinte ich vorhin damit, wenn man sagt, dass diese Lüge der Identität die Grundlage der Beginn von Ideologie ist. Und jede Ideologie ist praktisch darauf, kann man darauf reduzieren, dass sie in irgendeiner Form die Identität dieser Differenz behauptet. Von Hegel wiederum Auf dieser prinzipiellen Ebene unterscheidet sich Adorno dann aber darin, dass er alle Versuche zur Aufhebung dieser unaufhebbaren Differenz zwischen Sache und Begriff, Versuche, die den Mangel beheben wollen, aber immer im Begriff verbleiben müssen, das macht ja gerade den Mangel aus, also diese Versuche muss es natürlich geben. Ich muss im Denken versuchen, die Begriffe dem Gegenstand adäquat zu gebrauchen. Darin unterscheidet sich von Hegel darin, die Überwindung des Mangels nicht als Selbstbewegung des Geistes in der Geschichte zu affirmieren, was bei Hegel in diesem berühmt-berüchtigten Satz, das Wirkliche ist vernünftig, wie das Vernünftige wirklich ist, gipfelt, sondern vom Prinzip her negativ, also als Mangel zu fassen. Und deswegen heißt die Dialektik bei Adorno eben negative, die Dialektik der versuchte Aufhebung, Sein und Nichtsein erzeugt eben die berühmte Negation der Negation, und die wird bei Hegel halt, das wird dann als das geschichtliche Werden betrachtet, darin will Adorno noch mit übereinstimmen, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber das wird bei Hegel halt eben positiv affirmiert, das ist der Geschichtsprozess, und das ist grundsätzlich als bei Adorno ist das ein grundsätzlich der Versuch, einen Mangel, der eigentlich nicht aufhebbar ist und auch gar nicht aufhebbar sein darf, zu fassen. Und das ist auf der philosophischen Ebene die Negativität in dem Begriff negative Dialektik. Die Metapher vom Gefängnis lässt sich etwas weiter ausführen, denn wenn Denken, jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt, der auf dieser Ebene der Begrifflichkeit angesiedelt ist. Denn wenn Denken nur deshalb es selbst also Denken ist, weil es den Unterschied zwischen Sache und Begriff zwar aufzuheben gezwungen ist, ihn aber tatsächlich gar nicht aufheben kann, dann impliziert das unmittelbar, dass Denken immer auf Vermittlung beruht. Das heißt, das Denken vermittelt die Differenz von Sache und Begriff in ihre Einheit und umgekehrt. Es löst die gefundene Einheit wieder in ihre Differenzen auf. Synthese und Analyse sind gleichrangige, komplementäre Verfahren, weil beides von der bürgerlichen Gesellschaft nicht zusammen gedacht werden konnte, kam es in jenen Gesellschaften, die eben vor der bürgerlichen Gesellschaft existierten, nicht zur Entdeckung von Naturgesetzen. Das ist ein Thema so ein Rätsels, das aber für mich hier nur ein randaler Rolle spielt. Das heißt, weil Begriff und Sache nicht identisch sein können, sind Vermittlung und Denken dasselbe. Wer, und dies wieder gegen Heidegger und Konsorten gesagt, aber leider nicht nur dem gegenüber, sondern auch der Linken gegenüber insgesamt, wer diese Vermittlung streicht, der streicht das Denken, Reflexion überhaupt, der streicht den Menschen aus der Geschichte. Darin zum Beispiel, dass die Wissenschaft, welche Ausrichtung auch immer, nicht anzugeben vermag, worin der Unterschied zwischen Tier und Mensch im Wesen nach bestehe, zeigt sich, dass es sich bei ihr von vornherein um eine Veranstaltung handelt, die angetreten ist, den Menschen aus der Geschichte zu eliminieren. Ich hoffe, dass das klar geworden ist, dass wenn ich Sache und Begriff in der Differenz habe, brauche ich etwas Drittes, was das eine mit dem anderen vermittelt. Und diese Vermittlung ist das, was Denken auszeichnet. Und wenn ich diese Vermittlung streiche, streiche ich auch die Differenz, und es löst sich in Identität auf, und Identität ist tot. Zitat von der Bauer. Und das ist aus dem Begriff des Denkens folgt das evident, ohne dass ich irgendetwas dazu außerhalb des Denkens hinzunehmen brauche. Dritten Moment. Gesetz ist in dieser Evidenz nicht nur die Unaufhebbarkeit von Differenz überhaupt und also die Ewigkeit von Vermittlung, solange der Mensch existiert zumindest, sondern auch der Vorrang des Begriffs vor der Sache, wie Adorno nicht müde wird zu behaupten, ist damit unhintergehbar gesetzt. Auch dieser Vorrang muss nun strikt im Unterschied zu Hegels Auffassung davon verstanden werden. Dieser Vorrang ist bei Adorno alles andere als ein Privileg, ist mit allem anderen als mit der Vorstellung verbunden, der Begriff könne die Welt aus sich hervorbringen oder konstituieren. Nur, wie das bei Hegel der Fall ist. Alles, was der Mensch über diese Welt erfährt und weiß er in begrifflicher Form. Aus diesem Gefängnis kann er nun mal nicht entrinnen. Die Außenwelt bleibt ihm auf ewig verschlossen in dem Sinne, dass er sie aus sich heraus konstituieren kann. Diesen drei Bestimmungen, dem Denken aus sich selbst vom Begriff her unterliegt, kumulieren quasi bei Adorno in der Feststellung, dass kritische Theorie keine prima philosophia ist. Und das ist ganz wichtig. Das habe ich vorhin in dem dritten Punkt eigentlich schon angedeutet. Ausführungen zu dieser Art Philosophie, also diese Absetzung von der prima philosophia, finden sich deshalb immer in unmittelbarer Nähe zu den Aussagen über die, ich sage das jetzt mal so, Natur von Begriffen. Dadurch grenzt Adorno sich vom Idealismus ab. Denn für diesen, und sei es bei Hegel, ergibt sich aus dem Vorrang des Begriffs und der damit verbundenen Dialektik eine Logik, aus der sich die Welt dem Denken erschließt. Genau dies wird von Adorno vehement bestritten. Die Denkbestimmungen, die ich hier dargelegt habe, machen zwar Denken erst zum Denken, sind also dessen Wesensbestimmungen, aber aus ihnen folgt logisch rein gar nichts für die Aussage über die Welt, die nicht denken ist. Also die Wirklichkeit, auf die sich Denken als ein anderes bezieht. Dafür kann aus Denken nichts geschlossen werden. Ganz anders etwa bei Hegel, bei Kant, Descartes, Augustinus, Aristoteles und allen anderen, mit Ausnahme von Nietzsche und Heidegger, und das macht die Sache etwas komplizierter, aber das müssen wir jetzt lassen. Also bei Hegel ergibt sich aus der Nicht-Identität von Sein und Nichts in ihrer Identität, im Fortgang der Negation, also das Werden, das heißt die Geschichte. Bei Adorno ergibt sich aus den naturnotwendigen Bestimmungen von Denken überhaupt rein gar nichts. Dass da aus dem Denken rein gar nichts logisch die Wirklichkeit Konstituierendes eruiert werden kann, bedeutet, wie schon gezeigt, etwa als es um die Kritik von Ideologie ging, keineswegs, dass man diese Ebenen vernachlässigen könnte. Im Gegenteil. Auf dieser Grundlage gewinnt Ideologiekritik erst ihre Berechtigung. Ich habe das versucht zu zeigen. Diese Begriffsebene, die eigentlich nichts bedeutet, nicht aus der logisch nichts geschlossen werden kann, die keine prima philosophia ist, also aus ich denke, damit ist gemeint, um das nochmal zu erläutern, prima philosophia wäre das, was Descartes sagt, ich denke, also bin ich, und aus dieser Gewissheit logisch erschließe ich mir die Welt, wie sie ist. Die Ebene bei Adorno ist auch eine, der Versuch, Denken als Denken zu bestimmen, aber aus der folgt so etwas nicht. Und diese Ebene ist aber insofern nicht völlig uninteressant oder unerheblich, weil eben gerade darüber, dass jemand, wenn jemand behauptet, er hätte die Einheit von Begriff und Sache erfasst, sich praktisch in gottähnliche Zuschreibung gibt, die den Grund abgibt, ihn kritisieren zu können. Ideologiekritischen Momenten Kann ich jetzt noch ein paar Ausführungen etwas konkreterer Art machen? Etwa von eben von dem Poston, der erneuert darin die Frau den Vorwurf an die kritische Theorie. Sie verteidige die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, indem sie dies tue. Verschiebe sie die Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Denn die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft sind Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft, und wenn auch eine Auseinandersetzung aktueller Art innerhalb der Linken, wenn ich diese liberalen Elemente verteidige, dann verteidige ich die bürgerliche Gesellschaft und bin für die Linke gestorben. Die Ebene der Differenz von Begriff und Sache, die ich aber hier anspreche, hat mit der Ebene von Idealität rein gar nichts zu tun. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und Vernunft insgesamt sind als Ideal gefasst tatsächlich Ausdrucksformen eines Denkens, das die Unaufhebbarkeit von Differenz, hier den von Ideal und dessen Verwirklichung, zumindest in der Zukunft als möglich erscheinen lässt. So gesehen erweist sich der Kritiker der kritischen Theorie als der wahre Idealist. Aus auch noch weiter in die politische Praxis gehen. Die gesamte Politik der Linken erweist sich dann als bürgerlich-idealistisch mit einem bestenfalls rhetorischen Aufsatz von Befreiung, womit dann ja auch immer Befreiung des Volkes aus Fremdherrschaft und die Befreiheit des Individuums vor den Zumutungen von Staat und Nation gemeint ist. Wichtiger ist mir hier, die Ebene ganz klar werden zu lassen, von der aus sich die Kategorien der kritischen Theorie begründen. Noch zwei Illustrationen. Die Unaufhebbarkeit der Differenz von Sache und Begriff impliziert die Unaufhebbarkeit von Ja und Nein, impliziert somit die Unmöglichkeit einer einseitigen Betrachtungsweise. Denken unterliegt immer dem Dualismus. Wer behauptet, er stünde über dieser Dualität, macht sein Denken zum Ort, in dem sich Vermittlung vollzieht. Das ist genau die Attitüde professoralen Geschwätzes, das meint, wertfrei über den Dingen zu stehen, bestenfalls, oder verficht den nicht offen ausgesprochenen Anspruch, sich den Übermenschen zurechnen zu dürfen. Denken, dass so gefasst wird, dass die Differenz unaufhebbar ist, ist immer ein Denken, das sich in zwei gegeneinander stehenden Begriffen artikulieren muss. Es muss mit Ja und Nein, mit Feind und Freund, Gut und Böse arbeiten. Erst in diesem Verfahren der Negation, des Durchgangs durch die Negation hindurch, ergibt sich das, was dies vermittelt. Und ich selbst darf mich nie auf, ich als Einzelner kann mich nie auf diese Ebene stellen, der Vermittlung, denn dann behaupte ich, ich wäre die Vermittlung. Und das ist eigentlich das, was in der Religion Gott zukommt. Und wer weiß, bei Marx und so weiter, ist die Arbeit, ist das Geld, lasse ich jetzt alles offen. Und jetzt komme ich nochmal zu einer anderen Initiationsebene für Mathematiker oder Logiker. Die Ebene, um die es mir hier geht, bewegt sich auf einem abstrakteren Niveau als zum Beispiel die Mathematik oder die Formellogik. Denn diese stellen konkretere Bestimmungen von Denken insofern dar, als hier das Denken einem Postulat unterworfen wird, nämlich dem, die Beziehung von Position und Negation in der Form von Widerspruchsfreiheit vermitteln zu müssen. Dieses Postulat ergibt sich nicht aus dem Denken selbst. Dieses, so Adorno, könne Widerspruch durchaus begreifen. Denken ist Einheit von Einheit und Differenz, also ist Widerspruch. Sondern aus einer geschichtlichen, gesellschaftlichen Situation, in der sich das Denken wiederfindet und wie sich entfaltet. Bevor ich darauf, und das ist das Thema Sohn Repels, nämlich wieder zurückkomme, sei nochmal klargestellt. Adorno kann man unmöglich einen Idealisten nennen. Aber, und das wäre jetzt zu fragen, und das benennt das zentrale Problem, das Sohn Repel mit Adornos kritischer Theorie auf dieser Ebene der Begrifflichkeit hat. Ist er deswegen, weil er kein Idealist ist, auch schon Materialist? Denn ist der Materialist gerade dadurch bestimmt, den Vorrang des Denkens in jeder Hinsicht zu bestreiten? Teil zu dem, was Sohn Repel dazu hinzufügt. Aus den Strukturbedingungen des Denkens, also der negativen Dialektik, folgt für Adorno, anders als für Kant und Hegel, also nichts, was die Wirklichkeit bestimmen könnte, sondern umgekehrt. Es ist durchaus das geschichtliche und gesellschaftliche Sein, das die Begriffe zum Konkreten hin näher bestimmt. Also, es ist die Geschichte, die in die Dialektik, die Logik, die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung und eben nicht zum Besseren, sondern eher zum Schlechteren hineinträgt und auch erkennbar nur auf der Basis der oben ausgeführten Strukturbedingungen von Denken überhaupt. Diese Geschichtsprozesse sind eben wieder nur erkennbar auf der Basis dieser Begriffsgrundbestimmung. Aber es ist die Geschichte, die die Konkretisierung der Begriffe der Kategorien macht. Also wenn ich Stuhl sage, ist das eine konkrete Frise, dies ist ein Stuhl, ist dort ein geschichtliches Moment am Wirken, woher das kommt, das ist jetzt das eben aus dem Begriff seine Bestimmungen gibt. Das ist der Unterschied von Hegel zu Adorno, wo Adorno Hegel überwunden hat. Insofern, dass bei Hegel halt aus dem Begriff selber der Stuhl entwickelt sich, der besondere Stuhl entwickelt sich logisch aus dem Begriff des allgemeinen Stuhls. Und bei Adorno ist es die Geschichte, allein die Geschichte, die diese Entwicklung konzipiert. Indem sich das Denken in seiner Totalität, das ist wichtig, nochmal, außerhalb des Denkens ist nur das Nichts, der Tod, beziehungsweise in der einzig möglichen positiven Wendung formuliert, der nicht näher bestimmte Gedanke der Versöhnung, das muss man jetzt alles da irgendwie noch mit reinbringen, indem sich das Denken mit dieser Wirklichkeit als negativer konfrontiert, soll sich das Gattungswesen Mensch jenseits von Ausbeutung und Herrschaft konstituieren. Die Shoah und der NS aber sind die entscheidenden geschichtlichen Daten, von denen sich das Handeln der Menschen nach Auschwitz zu orientieren hat. Das ist also das Entscheidende, warum für Adorno diese geschichtlichen Ereignisse diese Relevanz haben. An diesen Daten muss sich jedes Handeln des Menschen orientieren, wenn es in seiner Begriffsbildung fortschreiten will. Sohn Repel wäre der Letzte, der hier Einwände erheben würde. Doch er stellt eine Frage, an deren Beantwortung Adorno gescheitert ist. Oder scheitert. was ihm Adorno auch bewusst gewesen sein dürfte. Sein Urteil über Sohn Rethels These, also der, dass Denkform und Warenform in der Münzform des Geldes identisch wären, daraufhin antwortet Adorno, das wäre ja grandios, wenn du recht hättest, ist sonst nicht verständlich. Wie lautet die Frage so ein Rede? Ich komme jetzt zum Anfang meiner Ausführungen zurück. Und die Frage lautet dann, wie kommt es, dass sich in der Beziehung je individueller, voneinander abgekoppelter, körperlich abgekoppelter Individuen nicht eine Vielfalt oder gar ein Chaos verschiedenster Vermittlungen herausbildet, die sich ständig immer wieder selbst im Wege stehen, sondern, wie wir alle wissen, mit dem Auftauchen des Monotheismus vor ca. 2500 Jahren, und zwar weltweit, auch in Asien, eine historische Entwicklung der Menschheit ansetzte, die allen Kämpfen, Widersprüchen zum Trotz, um diese Ebenen geht es nicht, in dem Maße als einheitlich aufgefasst werden muss, dass alle Menschen sich untereinander, wenn sie denn wollen, sich über ein ihnen allen gemeinsames Drittes, das sie Vernunft nennen, verständigen können. Und nicht nur das. Diese Entwicklung verlief zwar, wie wir wissen, nicht in Form naturwissenschaftlicher oder evolutionärer Gesetzlichkeit oder folgten, wie Habermas und Luhmann uns weismachen wollten, keineswegs dem angeborenen Primat der Anschlussfähigkeit, aber eben, und das ist das, was gerade eine Dialektik zu erklären hätte, die im Gegensatz zu Hegel ihre Kategorien der Geschichte und nicht der Logik gemäß bestimmt, gerade diese also hätte zu zeigen, warum die Geschichte zumindest seit 2500 Jahren alles andere als völlig chaotisch verlief, sondern in dem aktuellen Zustand gipfelt, in dem die gesamte Wirklichkeit dieser Welt einzig vom Kapital und seinen Bestimmungen durchdrungen ist. Auf die Absurdität, das nur am Rande, diese Vernunft als dem Menschen angeboren zu betrachten, noch mal als Materialist wohl kaum einzugehen. So ein Rethels einfache Antwort auf diese Frage: Mit der Entstehung des Münzgeldes vergegenständlicht sich ein Begriff in seiner reinen abstrakten Form. Einzig seine empirische, handgreifliche Existenz bestimmt das in ihm repräsentierte Sein näher, was höchst handfeste praktische Folgen hatte, zum Beispiel die Zersetzung der ursprünglichen Gemeinwesen, aber auch das ist hier kein Thema. Im Sein des Geldes, logisch ableitbar aus dem äquivalenten Tausch, siehe die ersten 20, 30 Seiten bei Marx, verfestigt, verstetigt sich das unbestimmte Sein als solches, unabhängig vom prinzipiellen und von Natur aus kontingenten Denken. Es wird so zum Fixpunkt, im Geld wird es zum Fixpunkt eines jeden Denkens, das sich auf das allem Denken identische Dritte, die Vernunft, von der ich vorhin sprach, das der individuellen kontingenten Subjektivität enthoben ist, bezieht. Dass dieses Denken, von Sohn Rethel geistige Arbeit genannt, zwar Jahrtausende lang das Privileg von Theologen, Philosophen und sonstigen Priestern blieb, widerspricht dieser Rolle des Geldes nicht. Der den geistig Arbeitenden selbst unbewusst bleibenden Einheitlichkeit der Gesellschaft und Zentralität von Staat und Religion, das natürlich unerreichbare Modell abzugeben. Das Modell dieser von Staat, Einheitlichkeit, auch des römischen Staates, von Religion, christlicher Religion, Islam, Buddhismus. Einheitlichkeit, die Verständlichkeit, die dann beruht natürlich zum Großteil damals noch auch auf unmittelbaren Gewaltausübungen, aber in dem Begriff, das auf einen Einheit beziehen zu können, der sie in Gott gipfelte oder Kaiser gipfelte, das, so die These, ist nur möglich in seiner Verallgemeinerung, wenn es auch tatsächlich ein Ding gibt in dieser Welt, das in ähnlicher Weise konstituiert ist. Sein, abstraktes, bestimmungsloses Sein. Was ist das? Empirisch darzustellen. Mit der Genesis des Kapitals dann gewinnt diese Geldform eine ganz neue Qualität, die, und das ist auch wieder hier nicht Thema, allerdings weder von Adorno noch von Sohn-Rethe exakt gefasst ist, sondern man müsste da jetzt auch auf Marx noch wieder näher eingehen. Und gerade die Rekonstruktion der marxischen Kritik der politischen Ökonomie hätte von dieser Ebene des Begriffs vom Begriff auszugehen, von Adorno also, was sie erst den notwendigen erkenntniskritischen Unterbau geben könnte. 1936 jedenfalls hätte Adorno seine Anschlussfähigkeit zum Institut für Sozialforschung wohl verloren, hätte er damals die kritische Theorie im Sinne Sohn-Rethe auf den Grundsatz gestützt, Gesellschaftlichkeit gewinne ihre Stetigkeit und Vereinheitlichung nicht aus der Vernunft, sondern aus dem profanen Geld. Aus dieser Sicht ist das bisherige Denken, die aktuellen Formen geistiger Arbeit sowieso, so negativ es sich auch begreift, noch weit weniger negativ kritisch sich gegenüber der bestehenden Gesellschaft begreift, noch weit weniger autonom als Adorno ist, zumindest soweit es sich von der Ebene des Begriffs vom Begriff aus der Realität mit dem Ziel zuwendet, die zu transzendieren, doch noch zugestanden. Seit das Geld Kapital geworden ist, ist geistige Tätigkeit in jeder Form Moment der Kapitalreproduktion. Ich hoffe, dass das einigermaßen klar geworden ist, dass eben dadurch, dass auf der Ebene der Begrifflichkeit, des Begriffs von Denken, Denken als Denken, ein Moment von Empirie, von geschichtlich gewordener Empirie, wie es mit dem Geld als Münzgeld vorliegt, dass dann auf dieser selben Ebene ein tatsächlicher Gegenstand da, der dem Ganzen jetzt das verschafft, was Materialismus eigentlich auch meint, im kruden Sinn. Und von dieser Grundlage aus sich jetzt wieder Kritik der politischen Ökonomie zuzuwenden, wäre das, was man tatsächlich bei Adorno auch noch als Manko auffassen könnte, dass eben das Kapital, die Wertvergesellschaftung, nicht systematisch erschlossen wird, sondern als geschichtliches Moment, das irgendwie doch kontingent da reinhaut, so dargestellt werden, dass das wieder durchaus konform geht mit der tatsächlichen historischen Entwicklung und mit der Entwicklung, die bei Marx, mit den Kategorien, die bei Marx entwickelt sind, allerdings mit diesem Zusatz, dass das Geld tatsächlich das Moment ist, das in der geistigen Arbeit das verstetigt, was Einheitlichkeit, Allgemeinheit von Begriffen sicherstellt und die Reproduktion sichert, dass das auch untereinander verstanden wird und dass ja, Vernunft sich, also diese Art von Vernunft, die eben ein Drittes braucht, das über das kontingente Einzelne hinausgeht. Thank you. Worin siehst du denn das Transzendierende im Moment? Gibt es das? Gibt es, also wenn man bei Barakuse ist die Sache ja klar, das sind die Gebrauchswertbestimmungen oder die subjektiven Bestimmungen, die der Mensch aus sich heraussetzt. Nach Adorno und zum Rethel, also gerade so ein Rethel, ist es alles andere, es sind diese subjektiven Bestimmungen, Triebe, wie auch immer, gefasst unter die Begrifflichkeit, Kategorien, die sich aus der Reproduktion von diesen Bestimmungen, die alle dem, ja, die alle irgendwie, jeder Wunsch, jede Politik hat irgendwie, ist längst in die Mechanismen der Kapitalvergesellschaftung involviert. Und das Moment, also dem Kapital ist es gelungen, um es jetzt mal etwas weiter zu treiben, das Kapital besteht gerade daraus, dass es seine Negation zum sich konstituierenden Moment macht. Das Kapital lebt praktisch davon, dass es in sich negiert wird. Und wenn die Negation, die die Gebrauchswertbestimmungen darstellt, so vernünftig oder sonst wie auch begründet, ist genau das Moment, dass, wenn es in die Gesellschaft hineingetragen wird, die Kapitalreproduktion beflügelt. Bei Adorno gibt es eigentlich noch das noch stärker noch als bei Sohn Rethel, dieses transzendierende, überschießende Moment von Versöhnung, dass die Vermittlung eben auch als solche gedacht oder verwirklicht werden könnte, in einer Form, die eben diese Verdinglichungen, diese Instrumentalisierungen, die eben durch die Tauschvergesellschaftung konstituiert werden, nicht beinhaltet. Sohn Rethel geht dann mit diesem auf den Taylorismus an, der hat dazu gar nichts zu sagen. Ich kann eben nur sagen, dass eben, ja, also diese Negativität, ich kann dann eben so die Frage nur zurückgeben, gibt es tatsächlich innerhalb der kapitalkonstituierenden Momente ein Moment, das tatsächlich so ausgestaltet ist, dass es den Gesamtzusammenhang so sprengt, dass nicht vermittlungsloses Chaos entsteht, sondern die Vermittlung tatsächlich so fassen kann, dass dort die Befreiung, tatsächlich eine Befreiung des Menschen von Ausbeutung und Herrschaft und so weiter möglich ist. Aber darüber muss man sich halt tatsächlich, ja, ich kann das nicht vorgeben, es gibt eben dieses Utopieverbot, aber ich kann eben nur sagen, dass das unbedingt Aufgabe ist und dass in dem Sinne tatsächlich die Geschichte gezeigt hat, ja, diese Entscheidung, dieses Existierende zu negieren, nicht zu affirmieren. Das ist eine Entscheidung, die jeder individuelle Mensch für sich treffen muss, ob er sich daran beteiligt, die Möglichkeiten zu eruieren, wie man den Scheiß ja auflösen kann, ohne aber jetzt tatsächlich und in dem Wissen, was passiert, wenn man so wie die deutsche Linke an diese Vorhaben geht, wo es dann irgendwie ganz deutlich ist, diese liberalen Errungenschaften sind einfach der Schwachsinn, den wir kappen müssen, der muss weg und die Vernunft ist alles immer sowieso nur die Vernunft der Herrschenden. Meine Vernunft dagegen ist die, ja, woher begründet sich diese Vernunft? Die muss auch wieder begründet werden und da kann man nicht einfach so dahergehen und sagen, das ist alles bürgerlicher Schwachsinn, den müssen wir kappen. Also man muss sich halt tatsächlich in einer Form einer Auseinandersetzung um diese Fragen bemühen. Ohne das geht das nicht. Also den Stein der Weisen habe ich nicht. Bei dieser Linken kommt es mir manchmal wirklich so vor, als ob, also man sitzt in einem Flugzeug, das Flugzeug fliegt und fliegt und fliegt und die Leute unterhalten sich darüber, wie man das Flugzeug innen ausgestaltet, ob die Sitze bequemer gemacht werden sollen oder jetzt sind sie gerade dabei, die unbequemer zu machen, wie die Sparzwänge und was weiß ich. Und dann kommen einige Leute, die sagen, wir wechseln den Piloten aus, aber passiert im Grunde dann ja auch nichts anderes. Und dann gibt es noch so Idioten wie die sagen, ja, springen aus dem Fenster. Und Das kann es nicht sein. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dieses Flugzeug anzuhalten und als Verkehrsmittel wieder zu nutzen oder sonst was. Ohne dass ich damit jetzt sage, die sollen auf dem Boden oder sonst. Aber es ist halt irgendwie, muss es eine begründbare, eine Art von ja, vernünftiger, Vernunft, wo die Vernunft muss wissen, wo sie herkommt. Sie hat ihre Konstitution natürlich in der bürgerlichen Gesellschaft irgendwo. Und natürlich ist Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als Ideal gesetzt, führt wieder in die bürgerliche Gesellschaft hinein. Aber es gibt dort, ja, und da muss man tatsächlich wieder auf Adorno immer wieder zurückkommen, da es gibt in diesen Dingen doch so eine Art von Versprechen, dass es auch anders möglich ist. Also dass es anders möglich ist, dass die Gesellschaft anders möglich ist als auf unmittelbare Gewaltausübung. Das beweist tatsächlich der Kapitalismus. Also der funktioniert, wenn er denn, natürlich gibt es diese unmittelbare Gewalt auch, aber vom Prinzip idealiter funktioniert der Warentausch ohne, gerade diese, davon die Technik, ohne diese direkte Gewaltausübung zu herrschen. Also möglich ist es schon, dass in Kapitalismus diese Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit tatsächlich wieder auf Ungleichheit, Ausbeutung, der Zwang zur Arbeit und, das kennt man ja alles, beruht. Es ist ebenso notwendig. Und das vor allen Dingen darin, in den Krisenentwicklungen, die Logik der Selbstvernichtung angelegt ist, auch, das weiß man auch alles. Deswegen allein schon kann man sich nicht hier zur Ruhe setzen und sagen, ja, was soll das, leben wir halt gut. Tatsächlich auf der Ebene der einfachen Warenproduktion, auf die Ebene, ob ich die ablehne, das spielt keine Frage. Es ist einfach historisch, hat sich gezeigt, dass man diese Ebene, wenn man sie denn isoliert betrachten würde, tatsächlich es möglich ist, das erste Mal historisch die Möglichkeit ergeben hat, wenn auch nur auf dieser Ebene und nicht tatsächlich, dass es möglich ist, dass Menschen sich vergesellschaften unter der Bedingung, dass jedes Individuum gleich frei ist. Dass das im Kapitalismus komplett nicht der Fall ist, das gebe ich doch zu. Ich bleibe auf der einfachen Warenzüge und ganz bewusst, genau, weil, obwohl ich natürlich genau weiß, dass das für Marxisten, das Schlimmste ist, was man machen kann, auf diesem ideologischen Schein der einfachen Warenproduktion hängen zu bleiben ist. Und ich habe auch in diesem Vortrag ganz bewusst die letzten 2500 Jahre betrachtet, oder nicht? Die letzten 1000 oder 500 Jahre der kapitalistischen Gesellschaft, in der eben tatsächlich erst diese gesellschaftliche Synthesis, anders als so Rätel, bei so Rätel kommt das auch alles nicht irgendwie richtig hin. Da gibt es halt tatsächlich Bestimmungen, die diese Begrifflichkeit, diese Ebene der Begrifflichkeit näher historisch zum Kapitalismus hin führen. Und das ist das, was ich am Schluss meine, das müsste man jetzt erst nochmal leisten. Man könnte eben vielleicht, wenn man das von dieser Begrifflichkeit ausgeht und sieht, dass eben dieses Geld zwar nicht das gesellschaftlich Synthetisierende, aber, also vor dem Kapitalismus, aber schon immer im Denken für die geistige Arbeit das verstetigende Moment war, könnte man diese letzten 2500 Jahre in ihrer Entwicklung besser verstehen. Und das müsste natürlich dazu führen, dass man dann die Bestimmungen des entstehenden Kapitalismus noch mit einbezieht, die historischen Bestimmungen genauer fasst. Und dann gewinnen auch die logischen Bestimmungen erst konkrete Gestalt. Und in diesem, ja, von mir aus neuen Projekt der Rekonstruktion der politischen Ökonomie auf diese Weise, können sich dann vielleicht neue Perspektiven für die Überwindung ergeben. Aber man muss halt jetzt da bleiben, Vermittlung selbst als solche ist nicht schlecht. Damit habe ich nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwo, also diese kapitalistische Form der Vermittlung über ein abstraktes Drittes, das sich im Geld vergegenständlich für gut oder für sonst wie halte. Nur es ist unbedingt notwendig, Kommunismus kann man nur unter der Prämisse diskutieren, dass es auch im Kommunismus Vermittlung geben muss, wenn auch eine vollkommen andere als im Kapitalismus. Und das, aber wie dieses andere aussehen könnte, das weiß ich nicht. Darüber müsste man tatsächlich erst reden. Und was ich von Linken bisher nur gehört habe, ist tatsächlich nichts weiter als Streichen der Vermittlung. Das ist das Schlimme, das verdinglichte, abstrakte Denken, diese Verdinglichung, Fetischisierung und Versachlichung, das ist immer schlimm. Doch, die universale Perspektive gibt es. Das ist das Kapital, das ist universal. Das ist Unfug, das gibt es einfach. Du brauchst nur zu den Fitchen, zu irgendjemandem zu gehen. Du wirst verstanden, du brauchst nur unzusammenhängende Laute von dir zu geben, dass du das tust, warum du das tust, das wird verstanden. Es gibt diese universale Perspektive und die Behauptung, sie gäbe es nicht, das ist Ideologie. An Pluralität, wie du sagst, es gibt keine Aussage über Differenz, ohne dem unterstellen zu müssen, dass es Einheit gibt. Das geht nicht. Du kannst nicht Differenz sagen, ohne nicht einen Begriff von Einheit zu haben. Das ist auf dieser Ebene der Begrifflichkeit halt im Denken unüberschreitbar. Andererseits, und das habe ich ja irgendwo in so einem Nebensatz auch gemacht, eine Sache, das macht, da habe ich gesagt, das macht die ganze Sache kompliziert, und das Verhältnis von Adorno zu Nietzsche ist auch etwas uneindeutig. Zum Beispiel, es geht tatsächlich, und insofern hat Heidegger recht, obwohl jetzt da auch wieder nicht die gegenseitige Beeinflussung da sein muss, sondern der Kapitalismus hat Anfang der 20er Jahre möglicherweise oder irgendwie einen Stand erreicht, in dem es tatsächlich um diese Subjektkonstitution geht. Diese Subjektkonstitution wird äußerst fraglich nach dem Ersten Weltkrieg oder wie man auch das immer historisch verorten will. Und es tatsächlich geht es Heidegger, das mag ja auch schon früher gewesen sein, Kierkegaard, tatsächlich geht es beiden gleich um die Frage, und das unterscheidet beide vom positivistischen Wissenschaftsbetrieb, geht es tatsächlich um die Frage, wie ist Subjektkonstitution möglich? Und wie ist dort in diesem Subjekt verschränken sich insofern sind sie alle noch Kantianer, verschränken sich in irgendeiner Form Besonderheit und Allgemeinheit. Und da ist kritische Theorie, und da hat Foucault ganz recht, wenn er dann sagt, er ist ja eigentlich kritischer Theoretiker, wenn er darauf abzielt, da ist tatsächlich irgendetwas im Licht, lag damals was im Argen, und auf diese Subjektkonstitution wird dann aber in vollkommen unterschiedlicher, und das wird nie in Frage gestellt, und das wird, ja, da kommt auch ein Foucault oder sonst nicht mit, das ist eben, es wird in vollkommen, also Adorno hat dann so Vorlesungen, die jetzt auch wieder neu abgedruckt sind, über Ontologie und Dialektik gehalten, wo es immer wieder nur, jede Folge geht es immer wieder darum, einen ganz klaren Trennungsstrich zwischen der Subjektkonstitution à la Heidegger, Seinsontologie und Subjektkonstitution dialektischer Art zu ziehen. Und der Trennungsstrich geht genau durch diesen Begriff vom Autor, vom einzelnen Subjekt, inwiefern was für eine Rolle diese Einzelne in dieser Subjektkonstitution spielt und in welche Beteiligung das Kapital als Allgemeines daran hat. Man braucht tatsächlich nicht zu sagen, ja gut, ja, ist das Geld entstanden, und wenn der das Geld hat, dann denkt er so. So denkt er nicht, die meisten denken ja gar nicht. Oder keiner denkt, wenn er im Laden einen Kopf Salat kauft, was er da eigentlich denken muss, dass er nämlich diese abstrakteste Sein eigentlich mitgedacht hat, in dem gleichen Akt, in dem er das gemacht hat. Das ist erst nichts. Aber das ist genau dasselbe, wenn dann Aristoteles vorher Parmenides, deswegen ist auch Parmenides ist die zentrale Figur dieser Philosophen, die eben sowohl bei Heidegger als auch bei Sohnwethe, also das mit der zum ersten Mal das so mit dem Sein dann so rausgeschlagen ist. Und insofern gibt es tatsächlich Berührungspunkte, weil die Fragestellung tatsächlich dieselbe ist. Wie konstituiert sich das Subjekt so, wie es ist, als das, was jedem allgemein, wie Kant es gefasst hat, deswegen der Rückgriff auf Kant, als das, was jedem besonders ist, aber doch als nicht nur, sondern in jedem genau gleich. Jeder denkt, sein Ich ist, jeder weiß, sein Ich ist ein ganz besonderes, aber in dieser Besonderheit ist es jedem Individuum gleich. In jedem Individuum gleich. Wie ist das möglich? Das ist alles in diesem Geld drin. Steckt das drin? Und das ist eine faszinierende Vorstellung. Es gibt ein Buch, das heißt Warenform, Denkform, und da hat mal so ein Mathematiker oder was ganz Schlaues gesagt. Wenn dieser Bindestrich zwischen Warenform und Denkform heißt, das Denken ergibt sich aus der Warenform oder das Warenform aus der Denkform, dann ist das kennt man. Wenn der Bindestrich aber heißt, ja, es gibt eine Identität darin, dann sind wir einen Schritt weiter. Also dann können wir dann, darüber kann man sich dann unterhalten. Es ist die Frage, ist es ein Analogieschluss? Dann kannst du den Hasen geben. Oder ist es tatsächlich ein synthetisches Moment darin enthalten? In diesen Beziehungen von Ware und Geld und Denken. Da muss ein Moment drin sein, was da in dieser Bindestrich ist das Problem. Was heißt dieser Bindestrich? Und das versuche ich, also versucht man halt mit solchen Formulierungen wie Vermittlung, und eine Vermittlung ist das Dritte, ist das Denken. Vermittlung und Denken ist dasselbe. Versucht man, und immer wieder neuen Variationen versucht man, gerade diese Fragestellung, ist das homolog oder ist das analog oder ist das sonst wie, zu vermeiden. Denn dann ist es widerlegt. Wenn das zugeben muss, das eine ergibt sich aus dem anderen, dann ist es widerlegt. Dann ist es nicht mehr die nähere Bestimmung auf der Ebene, wie ich das versucht habe, auf der Ebene der adonetischen Reflexion. Denn das ist klar. Also das müsste, diese adonetischen Reflexionsbestimmungen von Denken überhaupt gehen gar nicht anders. Das kann man ziemlich gut zeigen. Das ist evident. Und wenn der Clou ist, dass eben in dieser rein geistigen Evidenz tatsächlich gesellschaftlich, historisch etwas gibt, was auch noch empirisch verifizierbar ist, dann ergibt sich erst die ganze Clou. Und erst dann ergibt sich erst die eigentlich hirnrissige Behauptung, dass das Transzendentalsubjekt dem Geld angelegt ist. Es ist identisch. Thank you. Ohne Zweifel ist auch die heutige Gesellschaft, die postnarzisstische, wie die von vor 200 Jahren auch, eine kapitalistische, das heißt eine sich dank der Vermittlung im Wert synthetisierende Gesellschaft. Aus diesem Umstand allein schon ergeben sich, Utopieverbot hin, und das auf Verewigung der Priesterschaft der Intellektuellen zielende, konkrete Entwerfen von künftigen Modellen her, bei diesen Dingen handelt es sich, das will ich gleich einräumen, um äußerst sinnvolle, wenn man so will, vernünftig begründete Tabuisierungen, die auch ich nicht im geringsten anzutasten vorhabe. Aber dennoch, schon in meiner Eingangsformulierung, also der, dass wir aller Veränderungen der letzten Jahrzehnte zum Trotz weiterhin eindeutig in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, sind positive Aussagen zur kommunistischen Gesellschaft impliziert, die unmittelbar aus der bestimmten Negation der bürgerlichen Folgen und denen ich kurz nachgehen will. Wobei vorweg auch klarzustellen ist, dass es sich um logische Operationen handelt, woraus wiederum folgt, dass die schließliche Praxis sich an diese Logik nicht unbedingt zu halten hat. Vor allem dann nicht, wenn sich erweisen sollte, dass Logik zum Fetisch wird und so das Grundprinzip des Kommunismus, die freie Assoziation der Einzelnen ohne Zwang, verletzt. Das Verhältnis von Logik und Praxis, wie das von Allgemeinem und Besonderem, wie das von Empirie und Theorie und so weiter, ist vom Prinzip her ganz anders zu denken, als dies sich die heutige Wissenschaft vorzustellen vermag. Aber das nur am Rande. Kapitalistische Gesellschaft sich im Wert aus sich selbst reproduziert, unterscheidet sie sich von allen ihr Vorangegangenen. Für den Begriff des Kommunismus heißt das, und das ist, wie es bei logischen Operationen eingangs immer so ist, absolut banal. Daraus folgt also, dass dieser Kommunismus nur dann als Fortschritt gegenüber der existierenden Gesellschaft zu begreifen ist, wenn er nicht in eine Form gesellschaftlicher Synthesis zurückfällt, über die der Kapitalismus selbst schon hinausweist. Die zivilisatorische Überlegenheit des Kapitalismus gegenüber allen anderen bisher historisch realisierten Formen von Vergesellschaftung, so unterschiedlich sie immer gewesen sein mögen, besteht, und jeder kennt diese banale Wahrheit, aber die meisten pfeifen auf sie, sobald es konkret zu werden beginnt, besteht also darin, die althergebrachten, personalen, auf Unmittelbarkeit beruhenden Abhängigkeitsverhältnisse durch ein apersonales, abstraktes System rechts- und warenförmiger Beziehungen abgelöst zu haben. Philosophisch zeigt sich dieser fundamentale Fortschritt in der Menschheitsgeschichte darin, dass der aristotelische Wahrheits- und Vernunftbegriff, wenn auch, wie ich gleich ausführen werde, nur für ganz kurze Zeit und nur theoretisch, durch den Kantschen bzw. Hegelschen ersetzt worden ist. Für den Kommunismusbegriff folgt daraus jedenfalls logisch unabweisbar, dass sich die Menschen hier nicht in einer Form vergesellschaften, die auf personalen Abhängigkeiten beruht, in welcher Form auch immer. Der Kommunismus darf sich deshalb von der bürgerlichen Gesellschaft, von der er sich ja fundamental unterscheidet, in einer ganz wesentlichen, einer ganz zentralen Bestimmung geradezu nicht unterscheiden. Und hier hört nun jede Banalität sofort auf. Die Vermittlung, über die sich in ihm die Beziehungen der Menschen gestalten, sind wie in der bürgerlichen abstrakte, versachlichte, horribili dicto, verdinglichte Beziehung. Tertium non datum, wie der Logiker sagt. Nur als materialistisch Vermittelte können menschliche Beziehungen als von Herrschaft und Ausbeutung frei gedacht werden und realisiert werden, erst recht. im vorbürgerlichen, also aristotelischen Wahrheitsbegriff kann Freiheit von Herrschaft dagegen gar nicht erst gedacht werden und wurde bis heute nicht. Weshalb Utopien oder ähnliche chiliastische Träumereien von einem Atlantis noch hinter den aristotelischen Vernunftbegriff zurückfallen. Sie argumentieren, so heißt das philosophisch, platonisch-idealistisch. Wie auch immer man von hier aus, also im vorbürgerlichen Denken, insgesamt Wahrheit denkt, der Besitz der Vernunft ist hier in jedem Fall ein Privileg, ist einer Aristokratie vorbehalten, sei es dem Kaiser, dem Philosophen, dem Weisen oder sei sie Privileg Gottes. Herrschaft selbst ist Teil dieser Vernunft, nämlich ist exakt ihre Praxis. Herrschaft kann in diesem Denken nur gerecht oder in einer sonstigen Weise gestaltet, nie aber grundsätzlich aufgelöst werden. Vernunft ist lediglich das Instrument, mittels dessen die persönlichen Abhängigkeitsbeziehungen, die als von Natur aus existierend gedacht werden, im Sinne dessen, was allgemein als höchstes Gut anerkannt wird, zu regeln sind. Von Natur aus existieren, das ist zu betonen. Denn wer kann, versetzen wir uns mal kurz in den Empirismus etwa eines Aristoteles, von hier aus gesehen mit vernünftigen Gründen bestreiten, dass Alte weniger stark sind als Junge, dass Philosophen weiser sind als Handwerker, dass Frauen und Sklaven weniger Wert haben als Männer und so weiter und so fort. Im Zuge der Aufklärung erst erkennt eine Gesellschaft, dass ein anderer Vernunftbegriff als der instrumentelle nicht nur denkmöglich, sondern auch praktizierbar ist. Erkennt, dass nirgendwo anders als in jedem Individuum, das Menschenantlitz trägt, eine allen gemeinsame Vernunft ihren Ort hat. Hier, in jedem Einzelnen, ist sie vollständig angelegt und aus ihm heraus ergibt sich ihre potenzielle Entfaltung in die konkrete Praxis der Gesellschaft. Lassen wir mal die innerphilosophische Problematik beiseite. Es wird jedoch schon bei Kant überdeutlich, warum und woran dieser Vernunftbegriff in der existierenden, also der kapitalistischen Gesellschaft, praktisch scheitern muss. Die Vernunft gewinnt ihre Fähigkeit zur Selbstreproduktion, zur Dynamik ihrer abstrakten Beziehungen allein dadurch, dass sie den größten Teil der Menschen bei Strafe des Unterganges zwingt, ihre Arbeitskraft zur Ware zu machen, da nur so diese Menschen ihren Körper am Leben erhalten können. Der bürgerliche Vernunftbegriff dementiert sich demnach sofort in sich selbst, denn dass dieser Zwang Herrschaft und Ausbeutung in neuer Form erzeugt, statt die alten Formen zu überwinden, sagt einem jede Vernunft, und sei es die aristotelische. Nachdem Marx die Folgerungen der bürgerlichen Vernunft in ihrem Gegensatz zur aristotelischen auf den Begriff gebracht hatte und genau diese Folgerungen, soweit sie nicht geschichtsphilosophisch missinterpretiert werden, tragen den Namen Kommunismus, musste die bürgerliche Gesellschaft all ihre geistigen und später auch todesindustriell praktischen Bataillone in den Kampf gegen diesen Ort führen, indem die Vernunft sich als Freiheit von Ausbeutung und Herrschaft frei zu denken vermag. Gegen das Transzendentale, also allen gemeinsame Ich, das dennoch in einem und gleichzeitig und darin jeder aristotelischen Logik hohnspottend, jeden Einzelnen zum unverwechselbaren Exemplar seiner Gattung macht. Auch mit diesem Sachverhalt kommt, dies wieder nur am Rande, die Wissenschaft nicht zu Rande, wie sie etwa in ihrem Verhältnis zu Freud zeigt. Sie kennt entweder nur das Kantsche, philosophische Ich, also den Ort, der alle meine Empfindungen, Urteile, Beobachtungen, kurz Verstandestätigkeiten begleitet, oder aber das Psychische, das den Einzelnen mit einem angeblich unveränderlichen Selbst, mit Charakter oder sonstigen Eigenschaften und mit Persönlichkeit belegt. Der wissenschaftliche Positivismus jedenfalls von der einen, die nietzscheanische Willensphilosophie von der anderen Seite her nehmen das bürgerliche, transzendentale Ich unter Dauerbeschuss. Heute behauptet mittlerweile jeder Spiegelschreiberling zu wissen, und die akademische Gegenposition gegen diesen Biologismus, die Jünger Foucaults behaupten dasselbe, wenn sie ihr reaktionär-faschistisches Gefasel vom Tod des Subjekts vom Stapel lassen, dass das Ich eine bloße kulturelle Illusion sei, der nichts Materielles, Substanzielles, Körperliches entspreche, kurz, das also in Wirklichkeit gar nicht existiere. Sie alle haben ja auch so recht. Das Ich ist die im Kapitalismus sich konstituierende Illusion, die aber, und genau dies wäre von Kommunisten in dieser Schlacht dagegen zu halten, den Materialismus der Bedingung seiner Möglichkeit nach erst begründet und sich im Kommunismus zu realisieren hätte. Im rudimentären, das heißt mit sich selbst nicht versöhnten Ich, reproduziert sich der politische Kampf des Bürgers gegen sich selbst. Dies dazu, dass ich jetzt hier nicht rein psychologistisch rede. Was ihn dazu drängt, sich im Volk oder in sonstigen Gebilden, Religion, Nation etc. aufzugeben. Weil ihm dies aber, solange bürgerliche Tauschverhältnisse existieren, gar nicht wirklich gelingen kann, zumindest solange er nicht tatsächlich, also leiblich gestorben ist, will er es in seinem Gegenpol, dem Juden, den er als die gelungene Versöhnung des Ichs mit sich selbst imaginiert, zerstören. So viel nur zur philosophischen Grundlage des Antisemitismus. Wahrheits- und Vernunftbegriff ist, wo immer man ihm begegnet, nicht in die Zukunft gerichtet, sondern mit dem Aristotelischen unheilvoll verwandelt. Das heißt, er ist der Logik vom ausgeschlossenen Dritten verpflichtet oder dem Relativismus, der die Absolutheit von Wahrheit und Vernunft leugnet, um die absolute Herrschaft des Kapitals nicht in Frage stellen zu müssen. Doch mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft ist nun einmal denkmöglich geworden, Vermittlung in einer Form zu fassen, in der ihr Substanz gar nicht unbedingt unterstellt werden müsste. Kommunismus wäre also die für jeden Logiker unbegreifbare, nur einem Theologen irgendwie verständlich zu machende Bestimmung einer Vergesellschaftung ohne Arbeit, wäre die Existenz von Wert bzw. Reichtum ohne Substanz. Von dieser abstrakten Grundlage aus kann man nun durchaus einige Schritte weiter in die Konkretion gehen, wohlgemerkt, ohne den Grundsatz zu verletzen, dass positive Bestimmungen des Kommunismus, die die konkrete Lebenswirklichkeit erfassen, vom theoretischen Standpunkt aus unmöglich sind, vor allem insoweit sie ein ethisches Sollen beinhalten. In diesem Sinne lässt sich zum Beispiel ausführen, dass der Kommunismus sich in einer Weise vergesellschaftet, die ausschließt, dass Angst ein Medium ist, in dem sich die Beziehungen der Menschen gestalten. Es geht hier nicht um Angst an sich, die ist nur im Tod überwunden. Vereinzelung, also Trennung, ist die Voraussetzung jeder bürgerlichen wie der kommunistischen Gesellschaft. Und sie ist damit vom Auftreten von Urangst nicht zu trennen. Es geht hier aber um die profane Angst, morgen nichts mehr zu essen zu haben, wenn man einem Befehl nicht gehorcht bzw. einer x-beliebigen Anforderung nicht genügt. Es geht um die alltägliche Angst, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein, wenn ich mich in einer bestimmten Form verhalte oder unter Androhung von Strafen bzw. was dasselbe ist, unter dem Versprechen eines Lohnes zu einem bestimmten Verhalten bewegt zu werden. Thank you. Freiheit des Geistes, sich von solcher, von der Not diktierter Mechanismen zu emanzipieren, ist absolut zu setzen. Ansonsten kann von Kommunismus keine Rede sein. Die Grenze ist damit gezogen, die den Kommunismus von jeder religiös oder sonst was getragenen Erweckungsbewegung trennt. Das Bewusstsein des Einzelnen ist ihm gleichgültig, solange gesichert ist, dass es unmöglich ist, auch nur einen einzigen Menschen zu irgendetwas zu bringen, indem man ihm damit droht, dass ansonsten seine, im ganz engen Sinne, körperliche Unversehrtheit in Frage gestellt ist. Gewaltmonopol und um nichts anderes handelt es sich bei der Durchsetzung dieses Primats der Vernunft aller Einzelnen im Kern sich im Kommunismus organisiert, weiß ich nicht. Der Staat, der daran sei wieder mal erinnert, der existiert im Kommunismus selbstredend nicht. Kommunismus und Staat schließen sich ebenso aus wie Kommunismus und Geld. Und, wieder am Rande, selbstredend geht es hier nicht um Namen, sondern das vom Namen Bezeichnete. Es geht um die Frage, wie eine Gesellschaft zu denken ist, die ohne allgemeines Äquivalent und ohne allgemein geltendes Recht existiert und gerade so sich als vernünftige Gesellschaft zu organisieren vermag. Sich Gedanken darum zu machen, wie das alles zusammengehen kann, kann man sich allerdings schon jetzt. Dass sich dieser Zusammenhalt bei potenziell völliger Losgelöstheit des Einzelnen von allen autoritären Bindungen, wie man immer betonen muss, von selbst einstellt, ist dagegen ausgeschlossen. Denn der Mensch ist nicht von Natur aus gut, so wenig wie von Natur aus schlecht, sondern von Natur aus bedürftig. Mir fällt hier nichts Besseres ein, als der Rat, darauf zu vertrauen, dass Marx recht hatte, als er meinte, die Menschheit stelle sich nur die Probleme, die sie auch lösen könne. Wenn wir viele Probleme also jetzt nicht lösen können, so können wir die doch wenigstens stellen, um sie zu lösen, wenn sie sich als richtig gestellt erweisen. Gehen wir noch etwas weiter in die Konkretion kommunistischer Vergesellschaftung. Das Ich, so wie es als bürgerliches Versprechen in jedem von uns existiert, setzt das Allgemeine, das sich als Differenz erzeugt. In der Erfahrung, dass es sich in Differenz zu seinem Körper befindet, darin aber mit dem Körper eine unauflösliche Einheit bildet, denn ohne ihn existiert das Ich natürlich nicht, es wäre ohne Verstand, konstituiert sich sowohl das bürgerliche Subjekt als auch das potenziell kommunistische Individuum. Damit ist die Natur als die Grenze markiert, hinter der das Reich der Notwendigkeit, vor der das Reich der Freiheit beginnt. Daraus folgt, jetzt wieder logisch ganz banal, je intensiver man sich mit diesem Reich der Notwendigkeit beschäftigt und damit es zu überwinden, umso eher ergeben sich die Räume des Reiches der Freiheit. Diese Differenzierung setzt damit unumstößlich fest, dass es im Kommunismus dem Individuum unmöglich geworden ist, andere verhungern oder an behandelbaren Krankheiten sterben zu lassen oder sonst wie in ihrer Körperlichkeit zu beeinträchtigen. Freiheit setzt die Fähigkeit voraus, unabhängig von den Bedürfnissen der Natur, also den Regungen des eigenen Körpers, agieren zu können. Allerdings, dies im strikten Gegensatz zu jedem Asketismus, nicht gegen diesen Körper, sondern mit ihm hedonistisch versöhnt. Ich benenne ein weiteres Problem, das sich sofort einstellt, wenn man der bestimmten Negation der kapitalistischen Gesellschaft nachgeht. Vergesellschaftung durch den Wert und somit im Staat bedeutet, dass Qualität nur eine Rolle spielt, soweit sie in Quantität übersetzt werden kann. Empirischer Träger dieser Transformation ist in der bürgerlichen Gesellschaft bekanntlich das Geld. Im Kapitalismus gewinnt das Subjekt deshalb die Freiheit, darüber bestimmen zu dürfen, was für es wichtig ist. Objektiven Gebrauchswert hat ja tatsächlich allein das, was vom Subjekt als mit Gebrauchswert ausgestattet bestimmt wird. Deshalb hat im Kapitalismus das Bedürfnis eines Zahnarztes nach einer Yacht exakt denselben Status wie das Bedürfnis des Verhungernden nach einem Stück Brot. Natürlich bereitet der Kommunismus diesem Unfug ein verdientes Ende. Ansonsten schriebe er den kapitalistischen Irrsinn anstelle seines vernünftigen Potenzials fort. Doch kann er ja auch diesbezüglich nicht doch wieder in den vorbürgerlichen Zustand regredieren, in dem Autorität, staatliche, religiöse oder sonst wie institutionalisierte, festsetzte, was wichtig, was weniger wichtig war. Also auch hier eine klare Differenzierung zwischen Körper und Geist, zwischen Notwendigkeit und Freiheit. Eine Differenzierung, die sich in ihrer Struktur abstrakt reproduziert, also objektiv und absolut ist, ohne jedoch in Staat und Geld zu materialisieren oder in Ideologie aufzugehen, ist notwendig. Das Problem aber bleibt, in welcher Form materialisiert und reproduziert sich diese Differenzierung in jedem Einzelnen, wenn auf Rechts- und Eigentumsformen, also der Grundlage von Herrschaft und Ausbeutung, gar nicht zurückgegriffen werden kann. Wir sind wieder bei der alles entscheidenden Frage, was ist im Kommunismus das alles besondere synthetisierende allgemeine Medium der Vermittlung? Im Kapitalismus ist es der Wert, der Vergesellschaftung jenseits von Ausbeutung und Herrschaft zwar verspricht, dieses im Zwang zur Arbeit aber sofort wieder dementiert. In allen anderen bisherigen Gesellschaften war es allein die unmittelbare Angst vor dem Aggressor, die die Beziehungen der Menschen regelte. Klar. Was es bezweckt, wenn die Werbung und die Kulturindustrie an Sicherheit, Geborgenheit, Gefühl, Liebe und all den Kram appellieren, die angeblich eine Vermittlung jenseits des Werts und der Warenförmigkeit leisten soll. Aufgabe der Kulturindustrie, aber auch der Religion unter kapitalistischen Bedingungen ist es, das Individuum, das in den Tauschbeziehungen die Möglichkeit von Freiheit erfährt, wieder in seine alten Ängste zurückzuholen und so in seine Vergangenheit zurückzustoßen, damit er weiterhin seine Arbeitskraft zu verkaufen gezwungen ist. Erinnert sei hier nur daran, dass die Familie die Ur- und Keimform eines jeden Rackets ist. In diesen Rackets organisiert sich der Zwang, der die Freiheit und Gleichheit auf den Märkten dementiert. Aufgabe des Kommunisten ist es, sich aus all diesen Fallen zu lösen. Wahrhaft keine einfache Sache. Zum Schluss noch was, um die Kritik der politischen Ökonomie im engen Sinne nicht zu kurz kommen zu lassen. Die Überlegenheit des Kapitals über alle anderen gesellschaftlichen Verkehrsformen ergibt sich aus einer inneren, bekanntlich lebensgefährlichen Konkurrenz des Jeder gegen jeden, die die Dynamik erzeugt, dank der es zur Selbstreproduktion und zu immer neuen Rationalisierungsschüben kommt und die für die Verüberflüssigung des Menschen sorgt, statt der Reduzierung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit für alle. Und auch dafür sorgt, woran jede Planwirtschaft scheitern muss, nämlich dass sich auf dem Markt genau die Schraube findet, die ich für meine Maschine gerade brauche. Eine Organisation des Reichs der Notwendigkeit, die nicht in gleicher Weise wie das Kapital in der Materialisation seines Prinzips eine Dynamik verankert, die die für die Naturerhaltung notwendige gesellschaftliche Arbeit tatsächlich ständig zu reduzieren vermag, hat gegen den alten Kapitalismus von vornherein keine Chance. auch das nur zur gefälligen Beachtung, wenn vom Kommunismus die Rede ist. Die Antwort darauf kenne ich nämlich auch wieder nicht. Werden wir aktuell. Notwendig ist der kollektive Kritiker, ein anderes Organisationsprinzip der Kritik, das Identifikation und Gegenidentifikation emanzipativ gegen die herrschenden Verhältnisse in Anschlag bringen könnte, kennen wir nicht. Wobei dieser kollektive Kritiker, um ihn etwas näher zu bestimmen, sich durchaus wie das Ich des Bürgers organisieren könnte, als Einheit in der Trennung. Und auf der Grundlage einer nicht in Frage zu stellenden Vernunft und Wahrheit, die darin ihre Basis hat, dass jeder Mensch gleich frei geboren ist und im Vollzug der beständigen Reflexion der Bedingungen, wo Ein- und Angriffsmöglichkeiten der Kritik liegen, die der Reaktion, insbesondere der im linken Gewande, das Handwerk legen. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute mit dem übergreifenden Thema und dem überragenden Thema des Kommunismus, das aufgelöste bzw. unaufgelöste Rätsel der Geschichte. Wir haben 2 Vorträge von Manfred Dahlmann zu dieser Problematik der Dialektik des Kommunismus gehört. Dahlmann pro domo irgendwie. Zum Schluss hier die letzte halbe Stunde einen Vortrag vom Juni 2003 in Berlin gehalten. Einheit in der Trennung. 12 Thesen über den Kommunismus. Und die 1,5 Stunden vorher eine sehr lange Hinleitung quasi auf solche Art Thesen. Da hat Manfred Dahlmann sich mit Alfred Sohn Rethel und Theodor W. Adorno auseinandergesetzt, den Verwandtschaften und Querbezügen in ihrem Denken. Das Ganze unter dem Titel »Warum die kritische Theorie materialistisch ist«. Ein Vortrag vom November 2003. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, dass Kommunismus tatsächlich nicht die sogenannte abstrakte Negation, sondern die Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft ist. Inwiefern es also Elemente in der bürgerlichen Gesellschaft gibt, die mitgenommen werden müssen und solche, die auf jeden Fall nicht mitgenommen werden dürfen. Dr. Indoktrinator sagt gute Nacht und Wiederhören bis zum nächsten Mal. Wenn es nämlich wieder heißt Sachzwang FM.